signieren. Eng verbunden mit dem Baustein Ausweisen, Strich Identifizieren ist der Baustein Signatur, eine weitere zentrale Softwarefunktion, die ein Staat als Plattformbetreiber zur Verfügung stellen sollte. Anträge und Verträge müssen in aller Regel signiert, also mit dem eigenen Namen unterschrieben werden. Dafür drucken wir heute alle noch PDFs aus, unterschreiben sie, verschicken sie per Post oder scannen und mailen sie dann. Damit es mit der Digitalisierung klappt, müssen diese Papierunterschriften durch digitale Signaturen ersetzt werden. Die digitale Signatur muss sicher, darf aber nicht zu kompliziert sein, sonst nutzt sie niemand. Die digitale Signatur in der breiten Bevölkerung durchzusetzen, sei das Schwierigste gewesen bei der Digitalisierung der dänischen Verwaltung, sagt Frelle Petersen. Aber Dänemark hat es geschafft. Däninnen können praktisch immer und überall digital unterschreiben. Deutschland steht hingegen noch auf Los. Zwar hatten wir schon 1997 ein elektronisches Signaturgesetz, das war seinerzeit sehr fortschrittlich. Nur leider wurden damals die digitalen Signaturen zwar technisch perfekt, aber zugleich so unglaublich kompliziert umgesetzt, dass keine Behörde das Verfahren nutzen wollte. Zu teuer, zu komplex, zu radikal auf die Sicherheit ausgerichtet und zu wenig auf leichte Anwendbarkeit. Der Fokus lag darauf, die digitale Signatur absolut fälschungssicher zu machen, was niemand braucht, weil ja auch die seit Jahrhunderten erprobte Unterschrift auf Papier mit einem gewissen Aufwand gefälscht werden kann und jede nur halbwegs gut abgesicherte Signatur immer noch verlässlicher ist als ein paar Kurven mit dem Kugelschreiber. Die digitale Signatur mit ID, mit der sich DänInnen für alle Interaktionen mit der Verwaltung ausweisen, vermeidet diesen deplatzierten Perfektionismus. Sie ist billig, praxisnah und einfach einzusetzen. Der Weg dahin war allerdings steinig. Auch in Dänemark ist die erste Version einer digitalen Signatur daran gescheitert, dass sie viel zu sehr auf Sicherheit hin entwickelt und entsprechend teuer und kompliziert war, sodass niemand sie nutzen wollte. Doch Dänemark hat daraus gelernt. Heute können DänInnen den Kaufvertrag für ein Haus digital so einfach signieren, wie sie in ihrer Bank-App eine Überweisung freigeben. Und das ist kein Zufall. Nach dem Scheitern des ersten Versuchs haben die DänInnen nämlich das gesamte Signaturverfahren neu entwickelt und dabei mit den Banken des Landes kooperiert. Die Banken, sagt Frelle Petersen, forderten natürlich ausreichende Sicherheit, wussten aber auch, was ihre KundInnen wollen. Zum Durchbruch verholfen habe der digitalen Signatur jedoch die Strategie, die Deutschland auch bei der Bund-ID zu verfolgen scheint. Die Signatur wurde zuerst nur in kleinen Projekten eingesetzt und dort verpflichtend gemacht. Ausbildungsbeihilfe. Vergleichbar mit unserem BAföG kann in Dänemark seit 2007 nur noch digital beantragt werden. Wer davon Gebrauch machen wollte, musste sich zum digitalen Signaturverfahren anmelden. Dadurch machte ein überschaubarer Personenkreis Erfahrungen mit einem neuen digitalen Prozess. Die Verwaltung konnte daraus lernen und die Studierenden freuten sich, dass mal eine Behördenangelegenheit allein mit dem Handy erledigt werden konnte. Ein gelungenes Beispiel politischer Führung. Verbindliche Vorgaben machen, Erfahrung sammeln, lernen, Technik verfeinern und schließlich allgemein für verbindlich erklären. Deutschland könnte etwa den elektronischen Personalausweis und die Bund-ID mit einem digitalen Signatursystem verbinden. Das wäre immer noch wesentlich sicherer als eine handschriftliche, eingescannte Unterschrift, die ebenso leicht zu fälschen ist wie jede andere Krakelei. Online-Zahlungen. Online für Produkte und Dienstleistungen zu bezahlen, ist außerhalb der Verwaltung sehr unkompliziert geworden. Dabei zählen Dienste wie PayPal mit der Eingabe von Benutzername und Passwort und 4 weiteren Klicks noch zu den umständlichen Systemen. Oft reicht es, seinen Finger auf einen Sensor zu legen, schon ist bezahlt, Deckung der Kreditkarte vorausgesetzt. Davon sind wir in der Verwaltung noch weit entfernt. Oft lassen sich Gebühren gar nicht im Web begleichen. Wenn doch, sieht die Bezahlfunktion immer anders aus, erfordert neues Reinfuchsen und funktioniert häufig nicht.